Die Pfotenfinder. Rocky und Sky sprangen aufgeregt über die Wiese vor der Einsatzzentrale. Sie waren dabei, ein Zelt aufzubauen und ganz bei der Sache. Ryder war sehr stolz auf die beiden. Genau das richtige Zelt für meine Fellfreunde. Ich freue mich schon riesig darauf, im Wald im Zelt zu schlafen. Und Pfotenfinderabzeichen zu machen. Ich mache erstmal das Zeltaufbauabzeichen. Ruh, Greifer. Ganz fertig war Rocky nämlich noch nicht. Ich muss es bloß noch irgendwie schaffen, die Zeltstange in diese Halterung zu stecken. Aber die rutschte immer wieder raus. Whoa! Und durch den Schwung wurde Rocky in die Luft geschleudert. Er landete auf dem Ast eines hohen Baumes. Ob es auch ein Pfotenfinderabzeichen für auf Bäume klettern gibt? Beim Thema Abzeichen kannte sich niemand besser aus als Bürgermeisterin Gutherz. Wir vergeben Abzeichen für das sauberste Kanu, den schnellsten Zeltaufbauer und den klebrigsten gegrillten Marshmallow. Gehen wir denn jetzt endlich los? Und wer am aufgeregtesten ist, bekommt auch ein Abzeichen. Das hatte sich Sky eindeutig verdient. Ja! Hi. Freunde, ihr müsst euch auf den Weg machen, wenn ihr nicht im Dunkeln ankommen wollt. Das ist richtig. Als Pfotenfinderleiterin schlage ich vor, wir packen zusammen und marschieren los. Da. Ich wünsche euch viel Spaß. Ruff, ruff. Danke. Rocky, Sky, die Bürgermeisterin und ihr Huhn Henrietta marschierten los in den Wald. Und als sie die Lichtung erreicht hatten, auf der sie die Nacht verbringen wollten, begannen sie sofort mit dem Aufbau der Zelte. Fertig! Sky war mächtig stolz auf sich. Und Rocky auch, der nur noch seinen Schlafsack vor dem Zelt ausrollen musste. Aber der wollte einfach nicht liegen bleiben. War vielleicht zu lange eingerollt. Rocky versuchte es noch einmal. Aber dieses Mal wurde er sogar mit eingerollt. Oh oh! Vielleicht muss sich jemand auf das andere Ende setzen. Henrietta! Setzt du dich bitte auf das eine Ende, damit der Schlafsack ausgerollt bleibt? Das tat das Huhn doch gern. Das hat geklappt. Nein, nicht ganz. Henrietta war nämlich zu leicht und der Schlafsack rollte sich wieder zusammen. Mit ihr drin. Hoppla, tut mir leid. Bürgermeisterin Gutherz war immer noch mit dem Zeltaufbau beschäftigt. Also, stecke Zeltstange A in Zeltstangenhalter B unterhalb von Zeltstange C. Tada! Nicht so ganz. Das Zelt stand nämlich auf dem Kopf. Aber nicht lange. Na bitte, geschafft. Jetzt noch die Verankerung, damit das Zelt nicht wegfliegt. Eifrig begann Henrietta, die Verankerungen mit dem Schnabel in der Erde zu versenken. Mein allerliebstes Lieblingshühnchen. Aber für diese Aufgabe braucht man das richtige Werkzeug. Ob der Schuh der Bürgermeisterin da das Richtige war? Henrietta zerrte jedenfalls schon mal ihren kleinen Schlafsack ins Innere des Zeltes und machte es sich gemütlich. Zelte und Schlafsäcke sind fertig. Machen wir jetzt ein Lagerfeuer? Ich sehe mal schnell nach, ob wir alles vorbereitet haben. Bevor man ein Feuer macht, müssten alle Blätter und Zweige, die anbrennen könnten, weggeräumt werden. Greifer! Schnell räumte Rocky alle Äste zusammen, die zwischen den Zelten herumlagen, während Sky sich um den Rest kümmerte. Zweige weggeräumt. Blätter weggeräumt. Gut gemacht. Und jetzt sammelt Steine und legt sie um den freigeräumten Platz. Machen wir. Im Nu hatten die Fellfreunde den Steinkreis fertig. Und das lockte auch Henrietta wieder hinaus. Ja, sehr gut, Pfotenfinder. Aber ein Stein bewegte sich. Seht mal, dieser Stein ist eine Schildkröte. Toll, Rocky, dafür bekommst du das Tierbestimmungsabzeichen. Wow. Jetzt haben wir Blätter und Zweige und brauchen noch größeres Holz für das Feuer. Camping ist so wie Bring, nur ohne Werfen. Eifrig suchte der kleine Mischling die besten Zweige zusammen. Sehr gut, Rocky. Du hast dir das Abzeichen für ideales Feuerholz verdient. Den Eimer mit Sand brauchen wir, falls wir das Lagerfeuer löschen müssen. Wir sind fast fertig, jetzt fehlen bloß noch Marshmallow-Stöcke. So ist es. Und es kommt drauf an, den richtigen Stock zu finden. Ja! Gemeinsam liefen sie durch den Wald, um die besten Stöcke für ihre Marshmallows zu finden. Oh. Aber das war gar nicht so einfach. Viel zu dünn. Während die Bürgermeisterin weitersuchte, pickte Henrietta lieber Beeren von den Büschen. Ihr waren die Stöcke völlig egal. zu kurz. Bürgermeisterin Gutherz sortierte einen Stock nach dem anderen aus und verlor dabei ihr Huhn aus den Augen, das gerade einen Busch mit besonders dicken Beeren entdeckte. Henrietta? Doch Henrietta setzte schon zum Sprung an und übersah dabei leider die Felsspalte zwischen ihren Füßen und dem Busch auf der anderen Seite. Henrietta! Ganz ruhig, Henrietta, nicht aufregen. Kein Grund zur Panik. Das ist eine Katastrophe. Rocky, Skye! Schnell kamen die beiden angerannt. Henrietta ist in eine Felsspalte gestürzt. Rocky hatte sofort eine Idee. Greifer! Aber der Greifer in Rockys Rucksack war nicht lang genug. Tut mir leid, ich komme nicht bis zu dir runter. Ich würde ja nach unten fliegen, aber das ist zu eng für meine Flügel. Dann muss ich Ryder anrufen. Ryder war gerade dabei, sein Quad zu reparieren, als sein Handy klingelte. Hallo, hier ist Ryder. Es ist eine Katastrophe, Hilfe! Frau Bürgermeisterin, was ist passiert? Henrietta ist in einer Felsspalte und es wird dunkel. Keine Sorge, kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, zur Zentrale! Ryder braucht uns! Rubble, Marshall, Zuma und Chase rannten sofort los, als die Chips an ihren Halsbändern anfingen zu blinken. Wartet auf mich! Der kleine Dalmatiner war natürlich mal wieder der Letzte. Und als er auf den gläsernen Fahrstuhl zuflitzte, stolperte er über seinen Ball und rutschte auf allen Vieren hinein. Nichts passiert. Der Fahrstuhl fuhr los. Und wie immer, wenn sie sich auf einen Einsatz vorbereiteten, schlüpften die Fellfreunde in ihre Anzüge mit den Rucksäcken und Helmen. Aber sie fanden es schon ziemlich eigenartig, dass sie heute nur zu viert waren. Ryder erwartete sie bereits vor dem großen Bildschirm. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit! Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Fellfreunde. Die Bürgermeisterin und Pfotenfinder haben angerufen. Geht es Guy gut? Ich meine, geht es allen gut? Den Pfotenfindern ja, aber Henrietta ist in eine Felsspalte gefallen und kommt nicht mehr raus. Rocky kommt mit seinem Greifer nicht ran, also werden wir helfen müssen. Chase, du ziehst Henrietta mit deiner Seilwinde raus. Das ist ein Fall für Chase. Rubble, und du räumst die Felsbrocken aus dem Weg. Rubble ist der Retter! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Ryder, Chase und Rubble machten sich sofort auf den Weg zu ihren Fahrzeugen. Die standen im Erdgeschoss, in den Garagen. Und während Ryder an einer dicken Stange einfach hinunter zu seinem Quad sauste, nahmen die Fellfreunde die Rutsche mit den vielen Kurven. Als erster landete Chase in seinem Polizeiauto und machte es startklar. Doch Rubble war dicht hinter ihm und hatte seinen gelben Bagger mit der großen Schaufel ebenfalls im Nu abfahrbereit. Mit Ryder an der Spitze fuhren sie los. Sie mussten sich beeilen, denn es war bereits fast dunkel draußen. So schnell wie möglich rasten sie quer durch die kleine Stadt und direkt in den Wald zu den Pfotenfindern und der Bürgermeisterin. Die winkte ihnen schon von Weitem entgegen. Ryder, gut, dass ihr da seid. Die arme Henrietta hat bestimmt riesengroße Angst bei all den Viechern, die im Dunkeln lauern. Ah, es ist eins an meinem Bein! Licht! Von wegen. Oh, nur ein kleines süßes Kaninchen. Das wusste ich natürlich. Ich habe das Kaninchenpflegeabzeichen. Sehen wir nach Henrietta. Chase, leuchte doch mal, damit Rubble die losen Felsbrocken wegräumen kann. Ja, mach ich. Rasch liefen sie zur Felsspalte hinüber, in der Henrietta festsaß. Doch Rubble räumte die Felsen am Rand bereits mit seinem Bagger zur Seite. Alles frei! Danke, Rubble. Keine Sorge, Henrietta. Wir holen dich da raus. Mein allerliebstes Lieblingshühnchen, geht es dir auch gut? Henrietta nickte eifrig. Oh. Zuerst versuchte Ryder, das Huhn mit dem Arm zu erreichen. Aber die Spalte war zu tief. Also mussten sie etwas anderes probieren. Ich lasse den kleinsten von euch mit der Seilwinde runter. Dann nimm mich! So konnte es klappen. Chase lief zu seinem Polizeiauto. Wow, Seilwinde! Er schnappte nach dem Seil, das an der Winde befestigt war, und zog es hinter sich her, bis Ryder es an Skyes Rucksack festmachen konnte. Dann ließ er die kleine Hündin langsam in die Felsspalte hinab. Ich bin gleich unten! Hallo, Henrietta! Na komm, ich helf dir raus. Ich nehm dich auf den Arm. Doch das Huhn nahm lieber woanders Platz. Oder du sitzt einfach auf meinem Kopf. Alles klar, kann losgehen. Ich zieh euch hoch. Sofort setzte Chase die Winde in Bewegung, die das Seil aufwickelte. Ich wusste gar nicht, dass Hühnerfüße so kitz sind. Rocky, hältst du mich mal fest? Komme schon. Ryder legte sich auf den Bauch und streckte die Arme nach Henrietta aus. Ich hab sie gleich geschafft. Ja! Ja, meiner süßen Henrietta ist nichts passiert. Die Bürgermeisterin drückte ihr Huhn an sich, während Ryder Sky von dem Seil befreite. Und Sky ist auch nichts passiert. Ich bin so froh. Oh, hattest du etwa Angst um mich? Nein, überhaupt nicht. Ich bin nur stolz, dass du Henrietta gerettet hast. Danke, Chase. Das ist lieb von dir. Also, nach so einer aufregenden Rettungsaktion haben wir uns alle etwas verdient. Gegrillte Marshmallows. Oh ja! Wenig später saßen alle um ein flackerndes Lagerfeuer herum. Auch Zuma, Marshall und Rocky, denen Ryder natürlich Bescheid gesagt hatte. So eine schöne Nacht. Ja, so schön, dass wir alle hier übernachten sollten, wenn ihr nichts dagegen habt. Nein, hört sich das gut wäre toll. An. Ja! Ja. Gute Idee, aber haben wir auch genug Zelte? Haus! Im Handumdrehen verwandelten sich die Fahrzeuge der Fellfreunde in gemütliche Hundehütten. Ihr wisst euch wirklich immer zu helfen. Und nun zur wichtigsten Pfotenfinderfähigkeit. Marshmallow! Oh, und Maiskolbengrillen. Dafür waren alle zu haben. Henrietta, du hast dir das Abzeichen für Mut verdient. Und ich vergebe das Spezial-Henrietta-Rettungsabzeichen an die Paw Patrol. Danke, Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Hilfe! Die Marshmallows sind angebrannt. Angebrannt? Wasserdüsen! Oh oh. Im Nu war der wasserscheue Rocky völlig durchnässt. Und nicht nur er. Tut mir leid. Jetzt sind die Marshmallows nicht nur angebrannt, sondern auch noch nass. Aber sie schmeckten trotzdem.